Guten Abend zum Soundcheck. Heute geht es primär um Musik aus Deutschland Ost und um die Frage, was ist anders an den Bands aus der ehemaligen DDR? Was unterscheidet sie vom westlichen Deutschland? Was ist ihr eigener Charakter? Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Let's go! Wir leben in der Bachschen Republik und es gibt keinen Sieg. Die Hoffnung ist ein träges Vieh und nährt sich an der Staatsdoktrin. Götter schleifen, viele werden es nicht begreifen. Der Götzendiener pisst sich ein, so einfach ist es, Mensch zu sein. Hat es den Freunden mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Das Volk, es wird im Glanz verfallen und eine alte Hymne lallt. Morgen wird es untergehen. Der Götzendiener pisst sich ein. Es könnte alles falsch gewesen sein. Herbst in Peking, eine von den ostdeutschen Bands, die nach der Wende auch hierzulande etwas bekannter wurden. Das Ganze stammt von einem Sampler mit Namen Systemausfall, der nach der Wende erschien und der einer der ersten Werke war, wo ostdeutsche Independent-Bands sich erst einmal offiziell Luft verschaffen konnten, wo kritische Töne gegenüber dem eigenen Land erstmal überwiegen, ohne dass die jeweilige Gruppe die Rache der Staatsführung auf sich zogen. Die Wende, der Mauerfall, ist in Wirklichkeit hüben und drüben nicht nur befeiert und beklatscht worden, sondern auch von beiden Seiten mit kritischen Tönen bedacht worden, wie die ostdeutsche Gruppe Feeling B auf dem Sampler Celebrating the Eggman mit ihrer freien Beatles-Adaption belegt. Er ist so ein kleiner Mann, lebt in seinem Niemandsland. Seine Träume, die er träumt, träumt er für niemand. Du wolltest doch nur frei sein.

The Rattles mit Stopping in Las Vegas. Jahre später, als aus Beat Rock wurde, wurden auch einige ostdeutsche Bands etwas rockiger, muss man wirklich sagen. Aber nach wie vor war die deutsche Sprache angesagt. Hey! Ich hab dich lieb, dies Wort erklärt genug. Du bist sehr schön. Und außerdem noch klug. Und mir gefällt viel mehr als nur dein Haar. Ich hab dich lieb seit einem ganzen Jahr. Hey! Doch meine Tanten sagen, lass doch dieses Mädchen, lass doch dieses Mädchen. Sie hat zu lange Haare. Hat so lange Haare, ihr Rock ist auch so kurz. Und mir gefällt, dass du ganz ernst sein kannst. Und lachen auch, und wie du mit mir tanzt. Seit es dich gibt, kann ich viel mehr verstehen. Und brauche dich. Ich lass dich nicht mehr gehen. Hey! Geh nicht mit diesem Jungen, nicht mit diesem Jungen. Sagen ihre Tanten. Er spielt in einer Jazzband, spielt in einer Jazzband. Und außerdem noch laut. Nicht mit diesem Jungen, sagen ihre Tanten. Er spielt in einer Jazzband, spielt in einer Jazzband. Und außerdem noch laut. Ich hab gehört, dass man die Tanten ehrt. Und dass man auch auf ihre Meinung hört. Und tun wir's nicht, dann sind sie selber schuld. Denn einmal reißt bei jedem die Geduld. Hey! Ich bleib bei meinem Mädchen. Wir gehören zusammen. Was wissen unsere Tanten? Denn schon von dir und mir. Man schon als leicht subversiv bezeichnet. Es war aus dem Jahr 1972 die Scirocco-Combo mit Sagen meine Tanten. Zur gleichen Zeit in Westdeutschland war, wie gesagt, englischsprachig angesagt und er spielte nicht in einer Jazzband, sondern eher in einer Rockband. Hier ist Geronimo. Snake dance, hey, hey, hey. ganzen Driftwood. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, I was there when the little kids were doing that. Hey, I, hey, I, hey. Geronimo mit Heya Heya. Jahre später, ein Sprung in die 80er. Wir hören eine der damals wirklich angesagten Bands aus der DDR. Hier ist Pankow. Gestern Nacht aus der schicken Diskothek und haben uns gleich angefasst auf dem Nachhauseweg. Ich wollte mit dir schlafen, hab sofort gefragt. Du hast nicht lang rumgezickt, hast gleich ja gesagt. Wir waren beide durstig in dieser trockenen Stadt, hatten diesen Abend das Alleinsein satt. Dann zogen wir uns beide aus und fühlten uns verwandt. In deinem dunklen Hinterhaus, da haben wir uns erkannt. Mach's gut, in der Pappelchick, du wilde Wahnsinnsmaus. Wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus. Mach's gut, in der Pappelchick, du wilde Wahnsinnsmaus. Wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus. Quatschen wir von Glück und Tod, von der Politik, haben uns zwischendurch wahnsinnig wild gepflückt. Wir wussten, dass es mit uns beiden für eine Nacht nur geht. Doch warum soll er sich nicht lieben, wenn man auf dem Baller steht? Ich lauf mal schnell zum Bäcker, brühe du den Kaffee auf. Wir essen frische Schrippen, oh, tu Marmelade drauf. Wir müssen jeder in eine andere Stadt an unsere Arbeit gehen. Mach's gut, vielleicht werden wir uns irgendwann mal wiedersehen. Mach's gut, in der Pappelche, du wilde Wahnsinnsmaus. Wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus. Mach's gut, in der Pappelche, du wilde Wahnsinnsmaus. Wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus. Tschüss, Inge! Mach's gut, Inge Babetschik, du wilde Wahnsinnsmaus. Wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus. Mach's gut, Inge Babetschik, du wilde Wahnsinnsmaus. Wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus. Mach's gut! Inge Babetschik, ey, ja, ja, mach's gut. Inge Babetschik, mach's gut. Inge Babetschik, mach's gut. Inge Babetschik, mach's gut. Inge Babetschik, mach's gut. Inge Babetschik, mach's gut. Inge Babetschik, mach's gut. Inge Babetschik, mach's gut. Inge Babetschik, mach's gut. Inge Babetschik. Panko aus Berlin-Ost mit Inge Pawelczyk. Wohl kaum eine westdeutsche Gruppe hätte zu dieser Zeit mit solch einer Offenheit über Sex gesungen. Auf westdeutscher Seite lief auf Hochtouren die neue deutsche Welle um diese Zeit. Parallel zum englischen New Wave, das war so um 82. Jetzt war es wieder angesagt, im Westen Deutsch zu singen, aber es musste schon eine gewisse Kühle und Abgegrenztheit dabei sein. Ein Beispiel aus dem Jahre 82, Fehlfarben und Tag und Nacht. Die Neue Deutsche Welle hat in Westdeutschland einiges an Skurrilitäten hervorgebracht. Daphne und Babys der Plan sind nur einige Namen, die man da nennen könnte. In meinen Augen war es sowieso eine Zeit, wo hierzulande wieder deutschsprachige Musikkultur entstand, was im damaligen Osten keine Besonderheit war, denn da gab es nur deutschsprachiges. Aber auch schon vor Maueröffnung gab es Gruppen in der damals noch DDR, die anders waren. Es gab den Jugendsender DT64, der ein erstaunlich vielseitiges und teilweise auch schräges Musikprogramm über den Äther schickte in den 80ern. Und man war im Osten bestens informiert über aktuelle Musik aus den USA, England und natürlich Deutschland West, dank unter anderem von DJ Lutz Schramm, der sich schon früh über bestehende Zensur, was Musikauswahl betraf, geschickt hinwegzusetzen vermochte. Da wurde manch unliebsame Gruppe als Demo-Tape verklausuliert, doch im Radio gespielt. Man wusste oft einen Weg, den sogenannten Rockbeamten der FDJ oder der Prüfungsinstanz in Sachen Rockmusik zu entgegen. Als dann die Maueröffnung kam, folgte Staunen auf Seite West, zum Beispiel über so komische Namen wie AG Geige und damit verbunden auch ganz seltsame Klänge. Wollte im Garten eigentlich nur umgraben, entdeckte dabei einen gefrorenen alten Mammut hinter den Rosenrabatten, schleifte das Tier vom Garten ins Haus und wärmte es gut auf. Nach dem Auftauen in unsere Küche stellte sich heraus, der alte 5 Millionen Jahre alte Mammut konnte 12-stellige Zahlen durch sich selbst teilen und Brüche bilden aus allen Zahlen. Sehr zur Freude der gesamten Familie. Und das Tier wurde zur unentbehrlichen Hilfe im Haushalt. Meine Frau wollte auf dem Boden unseres Hauses eigentlich nur aufräumen und entdeckte dabei hinter alten Kisten und Schachteln eine 4000 Jahre alte Mumie. Nach dem Entwickeln in unserer Küche stellte sich heraus, die Mumie beherrscht 12 außereuropäische Fremdsprachen, sehr zur Freude unserer Familie. Und wir beschlossen, die Mumie auf etwaigen Reisen ins außereuropäische Ausland als Dolmetscher einzusetzen. Die Kinder spielten im ausgetrockneten Flussbett hinterm Haus und gruben dabei 8 Oscars aus. Dafür fanden wir allerdings keine Verwendung. Ist schon sehr skurril, was AG Geige dort gezaubert haben mit dem Stück Rohleders. Für mich als Programmmacher einer Sendung für Independent Music, als ich solche Klänge entdeckte, war es wie eine Reinkarnation einiger Gruppen der Neue Deutsche Welle, die ich irgendwie schon tot glaubte und die doch irgendwo auch so ähnliche Einflüsse vorweisen konnten, wie zum Beispiel der Plan aus Düsseldorf. Da ist ihr Arbeitsplan, den hat sie gerne. Und wenn ich in der Gegend bin, hält sie mich an und sagt, kommst du mal mit raus? Gut, dass sie mich fragt. Die 50 Mark gebe ich ihr gerne. Ich schätze, das ist okay. Bald liegt Hamburg in der Ferne, denn meine Braut ist die See. Kennen Sie Köln? Meine Braut ist die See. Am Hans-Albers-Dach, unter der Laterne. gerne. Und wenn ich in der Gegend bin, hält sie mich an und sagt, komm du mal mit rauf. Gut, dass sie mich fragt. Tausendmal geb ich dir gerne. Ich schätze, das ist okay. Nee. Bald liegt Hamburg in der Ferne, denn meine Braut ist die See. Liegt Hamburg in der Ferne, denn meine Braut ist die See. Kennen Sie Köln? Nee, meine Braut ist die See. Kennen Sie Köln? Nee, meine Braut ist die See. Der Plan von 1982 mit dem Stück Kennen Sie Köln. Auf einmal gab es Gemeinsamkeiten zwischen der Musik, die in Osten und Westen produziert wurde, speziell nach der Maueröffnung und speziell auf dem Sektor experimentelle Klänge. Das alles erschien zwar etwas zeitversetzt, war aber nicht minder uninteressant, da es sich um eine Art neue Zustandsbeschreibung handelte, eine Art Coming-out für schräge Gruppen aus der ehemaligen DDR, die jetzt frei agieren konnten, zum Beispiel der Expander des Fortschritts. Herumkommen und hassen, grinsen über das Ganze, breit getretene Gesicht, Umfallen aus Fen und verbissen, Tabak raufen im Schlaf, Reden halten und Worte verwechseln, Nachrichten hören und sehen, Glauben und Glauben und aber Glauben, Glauben und Glauben und aber Glauben. We'll be right back. Füßen und Krähen herunterkommen und hassen, fallen und fallen lassen, Dreck fressen, machen und schmeißen, schleifen lassen und schleifen, Nerven und Venen das Ganze, Marionettengestrüpp, kappen und gehen, Fremduntergleichen durchs Land über Leichen. Hallo? Fremduntergleichen durchs Land über Leichen. Deutschland Ost, der Expander des Fortschritts mit einem alten Stück, Fremdgehen durchs Land. Auch hier der Unterschied: West ist die vermeintliche oder scheinbar Abgeklärtheit westlicher Gruppen, wenn es an ähnliche Musik ging. Musikbeispiel jetzt vor jede Saat mit einem Elvis-Imitator auf dem Weg zu sich selbst. Ich zertrete eine Cola-Dose und spiele damit Fußball. Einem anderen reißt die Plastiktüte und niemand sieht den Hut. Ich habe keine Wehrmacht mehr. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich lehne an einer Litfaßsäule und fühle mich nicht gut. Ich lehne an einer Litfaßsäule und fühle mich nicht gut. Wie ein Pavlovscher Hund im Potemkinschen Dorf. Eine schwangere Türkin am Kotbusser Tor. Wie ein deutscher Soldat in einem Gospelchor. Ich bin ein Elvis-Imitator. Auf dem Wege zu sich selbst. Ich steig in einen Autobus. Einen Haltegriff. Die Leute blättern in der Zeitung und niemand sieht den Hut. Ich habe keine Wehrmacht mehr. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich häng an meinem Haltegriff. Niemand sieht den Hut. Ich häng an meinem Haltegriff und fühle mich nicht gut. Wie ein Pavlovscher Hund im Potemkinschen Dorf. Eine schwangere Türkin am Kotbusser Tor. Wie ein deutscher Soldat in einem Gospelchor. Ich bin ein Elvis-Imitator. Auf dem Wege zu sich selbst. Nach Öffnung der Mauer kam auch bei ostdeutschen Bands erst einmal der Gedanke auf, in Englisch zu singen und sozusagen auch der Genuss, in einer anderen Sprache zu singen. Englisch eignet sich ja eigentlich besser als Gesangssprache, als Deutsch, sagt man auf jeden Fall immer. Und da haben sich die Versionen aus Ost-Berlin einfach vom Wave inspirieren lassen und mit beachtlichem Erfolg englische Popmusik gemacht. Bis zu den Nachrichten noch das Stück Cinderella von Division und im Anschluss Die Art, eine Gruppe aus Leipzig, die heute, nachdem sie Jahre in Deutsch sangen, heute auch lieber in Englisch singen, mit einer wirklich gekonnten Coverversion des Depeche Mode Klassikers Tripped. Gleich ab 2.05 Uhr geht's weiter hier im Soundcheck. I have fallen in love with you, but But you're trapped inside the story. But you're trapped inside the curse. In the movie, red light mystery, I read. Red light in the fire, red light for you. Let me see you strip Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Zwei Uhr, die Nachrichten. Der amerikanische Präsident Clinton hat seine Russlandpolitik gegen scharfe Kritik aus den Reihen der oppositionellen Republikaner verteidigt. Die Vereinigten Staaten seien an einem demokratischen Russland interessiert, das die Grenzen zu den Nachbarstaaten respektiere und bei der Reduzierung der Nuklearwaffen kooperativ sei, sagte Clinton in Washington. Jelzin sei gewählter Präsident und deshalb müsse er unterstützt werden. Mit Blick auf das mit Jelzin geplante Gipfeltreffen räumte Clinton ein, dass der ins Auge gefasste Termin für die erste Jahreshälfte 95 noch immer nicht feststehe. Serbische Truppen blockieren nach Angaben der UNO sämtliche Hilfslieferungen in die belagerten ostbosnischen Moslem-Enklaven. Der Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerkes Janowski teilte mit, in den Orten Gorazde, Srebrenica und Zepa gäbe es kaum noch Medikamente. Die Serben behinderten zudem die Versorgung der Nachschubtransporte für die in den Enklaven stationierten Blauhelmsoldaten. In Nordwestbosnien verweigern Serben aus der kroatischen Krajina Hilfstransporten die Durchfahrt in die UNO-Schutzzone Bihać. Israel will die Abriegelung der autonomen Palästinensergebiete weiter lockern. Ein Armeesprecher teilte gestern Abend in Jerusalem mit, ab Sonntag erhielten 3.500 Palästinenser aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland die Einreiseerlaubnis zu ihren Arbeitsstätten in Israel. Im vergangenen Monat hatten bereits 15.000 Palästinenser die Genehmigung zur Einreise erhalten.